wollen. Ich wäre zum Held. Ich spart auf Kurs zum Robin Hood und nichts kann mir die Welt. Ich wollte sein so stark wie sie, doch war ich noch zu klein. Ich hatte Mut, doch fehlte mir die Stärke, stark zu sein. Ich merkte bald, dass es im Leben nicht nur Freunde gibt, dass man Bosheit, Neid und Hass nicht gleich bei jedem sieht. Ich dachte nach, wie muss ich sein und wo ist mein Platz? Ich fragte wann, was richtig ist und wer die Antwort hat. So, umso weit ist mein Weg durch die Zeit. So, umso weit ist mein Weg. So, umso weit ist mein Weg durch die Zeit. So, umso weit ist mein Weg. So, umso weit ist mein Weg.